Kundgabe 2531. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.10.1942. Geistige Fragestellung. Antwort. Seelen im Jenseits. Jede geistige Frage wird von den wissenden Kräften beantwortet, denn diese Antwort trägt zur Vermehrung des Wissens bei. Und darum soll der Mensch alles ihm Unklare den wissenden Kräften anvertrauen, auf dass sie ihm nun gedanklich Aufklärung geben können. Es wird sowohl die Frage als auch die Antwort im Jenseits vernommen. Und die Seelen im Jenseits sind gleichfalls begierig und erwarten die Antwort, um ihr Wissen zu bereichern. In welcher Form nun die Antwort dem Fragenden zugeht, das hängt von der Fähigkeit ab, geistige Botschaften zu vernehmen. Es könnte wohl ein jeder die Antwort durch die innere Stimme vernehmen. Doch selten nur wird dieser Stimme Beachtung geschenkt. Wo aber die Frage bewusst gestellt wird und ebenso bewusst die Antwort entgegengenommen wird, dort kann unbegrenzt das Wissen vermehrt werden. Und eine solche Gelegenheit nützen auch die Seelen im Jenseits, indem sie selbst Fragen stellen, deren Antwort die wissenden Wesen im Jenseits einem empfangsbereiten Menschen vermitteln, die dieser niederschreibt, sodass eine solche Antwort auch den Mitmenschen vermittelt werden kann. Je wissbegieriger ein Mensch ist, desto reicher wird er bedacht. Und es wird niemals ihm allein Aufschluss gegeben, sondern unzählige Seelen schöpfen gleichsam mit dem Menschen aus dem Born des Wissens. Je bewusster der Mensch Fragen stellt oder er sich fragenden Gedanken überlässt, desto klarer geht ihm die Antwort zu. Denn er beweist durch dieses Fragen sein Verlangen nach wahrheitsgemäßem Wissen. Und dieses Verlangen wird ihm immer gestillt werden. Der fragende Mensch wird immer bedacht werden, denn Gott will die Wahrheit austeilen. Er will, dass die Menschen wissend werden. Und er wird jeden Wissenshungrigen bedenken, seinem Verlangen gemäß. Die Seelen im Jenseits nehmen das Wissen gleichfalls begierig entgegen. Und es bedeutet dies für sie geistigen Fortschritt, weshalb sie sich an jeder Fragestellung beteiligen und jede Belehrung oder Antwort mit regem Eifer anhören und sie entsprechend ihrem Reifezustand verwerten. Denn sie empfinden das vermehrte Wissen als Glückszustand und als ständigen Antrieb zu ihrer Tätigkeit im Jenseits. Amen.